und wir stets um Eintrittskarten. Haben Sie welche? Ich habe die Eintrittskarten bestellt. Sie sollen sie vor Beginn abholen. Wann beginnt die Vorstellung? Normalerweise um 7. Und das ist extra für Sie. Ich habe meine Beziehungen spielen lassen. Oh, allerhand. Ich danke Ihnen sehr. Ich möchte auch mitkommen. Es tut mir furchtbar leid, aber es gibt nur eine Karte. Ach, lassen Sie das meine Sorge sein. Vielleicht hat jemand eine Karte übrig. Versuchen Sie. Wer wagt, gewinnt.